Die Suche nach der Krone. An diesem Morgen spielten die Fellfreunde ein ganz besonderes Spiel. Dafür hatten sie aus einem Karton einen Thron gebastelt, auf dem Sky hockte und ihre Nase in die Luft streckte. Königlicher Wach und Chase, bitte sorge dafür, dass niemand meine Krone in die Pfoten bekommt. Ich werde sie bewachen, Prinzessin Sky. Bei der Krone handelte es sich um einen der Futternäpfe, dem sich Rubble nun ganz unauffällig näherte. Sieh mal, da drüben, Bösewichter. Wo? Hier! Schon hatte sich Rubble die Krone geschnappt und jagte mit ihr davon. Hey, komm zurück mit der Krone! Hierher, Rubble, zu mir! Rubble warf die Krone Zuma zu. Und Marsha stellt sich in den Weg! Aber Chase war schneller. Die Krone ist in Sicherheit. Gut gemacht, Chase. Niemand wird die echte Krone wegnehmen, wenn du darauf aufpasst. Die echte Krone? Allerdings, denn die Fellfreunde spielten nicht nur. Sie trainierten. Für Chase, auf den ein besonderer Auftrag wartete. Ja, deswegen wollte der Graf von Bellenburg deine Hilfe, Chase. Ich hoffe, ich werde es schaffen. Ich hatte bisher noch nie einen Spezialauftrag. Der Polizeihund sollte die königliche Krone bewachen, die in Schloss Bellenburg aufbewahrt wurde. Bellenburg war eine große Stadt, ein Stück entfernt von der Abenteuerbucht. Und das Schloss stand am Ufer eines großen Flusses. Hey Chase, der Air Patroller wartet schon. Bist du bereit für Bellenburg? Keine Krone zu groß, kein Kronendieb zu klein. Oder sowas ähnliches. Cool, dann lass uns los. Aufgeregt lief Chase mit Ryder zum Air Patroller, wo der Robohund bereits hinter dem Steuer saß. Der Start verlief ohne Probleme und schon bald waren sie in der Luft. In Schloss Bellenburg wurde der Polizeihund bereits ungeduldig erwartet. Die königliche Krone ist wunderschön, Herr Graf. Ich kann's nicht erwarten, sie aufzusetzen. Oh, das werdet ihr, Prinzessin, sobald ihr Königin seid. Bis dahin wird sie ausgestellt, damit sich alle daran erfreuen. Die goldene Krone lag im Thronsaal. Auf einem Samtkissen und dieses wiederum auf einer schneeweißen Säule. Schnuffinchen, die kleine weiße Schoßhündin der Prinzessin, ließ sie nicht aus den Augen. Die königliche Krone, so glitzernd, so wunderhübsch. Schnuffinchen machte einen Satz auf die Krone zu, aber die Prinzessin fing sie auf. So meins. Oh, Schnuffinchen will die Krone aufsetzen, mein putziges Puschelchen. Was für ein amüsantes Schoßhündchen, eure Hoheit. Das hörte Schnuffinchen gar nicht gern. Amüsantes Schoßhündchen? Wie können die mich nur wie einen gewöhnlichen Hund behandeln? Sie hielt sich nämlich für etwas ganz Besonderes. Schnuffinchen, komm Teekränzchen spielen mit mir und dem Grafen. Ich komme gleich, Prinzessin. Aber erst einmal hüpfte sie auf ihr Kissen, das mit lilafarbenem Samt bezogen war, und überlegte. Ich habe eine Idee. Ich sollte die königliche Krone nehmen, dann werde ich Königin. Folge mir, Balduin. Wir müssen uns einen Plan ausdenken. Balduin war ein kleiner grüner Spielzeugfrosch, ohne den Schnuffinchen keinen Schritt machte. Komm schon, Fernsteuerungshalsband. Sende ein Signal an meinen Robohausdiener. Kaum hatte sie ihr Halsband mit der Pfote berührt, rollte der Frosch auch schon hinter ihr her. Es war bereits dunkel, als der Air Patroller die große Stadt erreichte. Sieh mal, Chase, das da vorne ist Bellenburg. Wow, ich bin noch niemals in einem Schloss gewesen, es sei denn, eine Hüpfburg zählt als Schloss. Ich weiß, dass die Paw Patrol stolz auf dich ist. Jetzt wird es Zeit für deinen Einsatz. Chase übernimmt den Fall, immer und überall. Chase überprüfte seinen Einsatzanzug, der ganz neue Funktionen hatte. Er konnte mit ihm wie mit einem Gleitschirm fliegen, lief zu der Rampe, die sich nun langsam öffnete, und sprang hinaus. Im Nu segelte er durch die Luft. Wow, Bellenburg ist einfach wunderschön. Und genau auf das hell erleuchtete Schloss zu. Und es gibt eine große Turmuhr. Chase war wirklich sehr gespannt auf seinen Spezialauftrag. Schnuffinchen hatte in der Zwischenzeit einen Entschluss gefasst. Der Graf und die Prinzessin trinken bestimmt immer noch Tee. Das ist die Gelegenheit, mir die Krone zu holen. Auf leisen Pfoten schlich sie auf die Säule zu. Doch nun erreichte Chase das Schloss und flog durch ein geöffnetes Fenster direkt in den Thronsaal. Chase meldet sich zum... Allerdings klappte die Landung nicht ganz so, wie er sich das vorgestellt hatte. Der Lärm lockte auch den Grafen und die Prinzessin an, doch als sie durch die Tür stürmten, stand Chase bereits schon wieder auf den Pfoten und steckte in einem vornehmen schwarzen Anzug. Er trug sogar eine Fliege um den Hals. Guten Abend, eure königliche Majestizität. Oh, wie niedlich der ist. Oh nein, niedlicher geht's nicht. Wie bitte? Ach ja, und das ist Schnuffinchen, mein königlicher Kuschelhund. Hallo, Schnuffinchen. Ich bin hocherfreut, dass die königliche Krone von meinem allergrößten Lieblings-Paw-Patrol-Hund bewacht werden wird. Ich? Wirklich? Oh, danke, Prinzessin Heidkeit. Der Graf ging nun zu einer Schalttafel an der Wand. Es ist Schlafenszeit und da du eingetroffen bist, werde ich die königliche Alarmanlage einschalten. Sofort war die Säule mit der Krone von bläulichen Strahlen umgeben. Diese Laserstrahlen erfassen jeden, der versucht, sich der kostbaren Krone zu nähern. Ich werde jeden aufhalten, der es wagt, sich ihr zu nähern. Oh, alle Achtung! Ich bin beeindruckt. Gute Nacht, Chase. Schlaf gut, Prinzessin. Und keine Sorge, ich bleib wach. Gute Nacht, Chase. Gute Nacht, Schnuffinchen. Nach und nach wurden die Lichter im Schloss gelöscht. Und Chase setzte sich direkt vor die Säule, auf der die Krone lag. Balduin, ich habe einen Plan, wie ich Chase von der Krone weglocken werde. Machen wir uns bereit. Er nahm seinen Spezialauftrag wirklich ernst. Oh. Schnuffinchen, die in der Ecke leise eine Spielzeugmaus auf den Boden setzte, bemerkte er nicht. Königliche Miezekätzchen! Ist das ein Mäuschen? Chase fuhr zusammen, als die Maus an ihm vorbeirollte. Halt! Das ist nur ein Spielzeug. Aber eins, dem die Katzen der Prinzessin aufgeregt hinterherliefen. Oh, oh, Kätzchen, dagegen bin ich doch allergisch. Chase nieste so doll, dass er einen Schritt rückwärts machte und dabei die Laserstrahlen berührte. Ich muss den Alarm ausschalten. Er lief zu der Schalttafel und genau darauf hatte Schnuffinchen gewartet. Saugstibitzer! Ein dünner Schlauch bewegte sich aus dem kleinen Rucksack auf ihrem Rücken hinüber zu der Krone, griff zu und erwischte sie. Ich bin eine richtig gute Diebin. Und diese Diebin machte, dass sie wegkam. Natürlich hatte der Alarm das ganze Schloss aufgeweckt. Chase, was geht hier vor? Sie ist weg! Die Königskrone von Bellenburg! Tatsächlich, das Samtkissen auf der Säule war leer. Oh, wegen der Katzen musste ich niesen und da habe ich nicht gesehen, wer hier war. Aber jetzt schnuppere ich etwas. Der Dieb ist hier langgelaufen. Viel Erfolg, Chase! Nachtsichtbrille! Aufmerksam lief der Polizeihund durch die langen Gänge des Schlosses. Ich empfange Wärmebilder von den Diebespfoten? Ja, Pfoten. Und der Dieb war nicht weit weg, stand vor einem goldenen Spiegel und bewunderte sich. Kröne mich. Endlich bin ich die Königin. Chase traute seinen Augen nicht. Schnuffinchen, du hast die Krone weggenommen? Königin Schnuffinchen, wenn ich bitten darf. Und ja, ich hab sie genommen. Aber ich werde dafür sorgen, dass alle denken, du warst es. Oh, das werden wir ja sehen. Ich hole sofort Verstärkung. Ryder, hier ist Chase. Hey, wie läuft es, königlicher Wachhund? Die Krone von Bellenburg wurde weggenommen. Aber ich habe den Dieb gefasst. Es ist... Huh? Chase? Chase, bitte komm! Aber Chase konnte nichts mehr sagen. Schnuffinchen hatte ihm nämlich seine Hundemarkenfliege mit dem Mikrofon weggenommen. Chase? Chase? Und nun öffnete sich unter seinen Pfoten eine Falltür. Chase landete auf einer Art Rutsche und fand sich in einem dunklen Keller wieder. Schnuffinchen war sehr zufrieden mit sich. Und jetzt tun wir so, als ob Chase die Krone gestohlen hatte. Schnell lief sie zurück zum Grafen und der Prinzessin und ließ die Ohren hängen. Schnuffinchen, hast du Chase gesehen? Hat er den Kronendieb gefangen? Gefangen? Chase ist der Kronendieb. Das darf nicht wahr sein. Bist du ganz sicher? Ich habe ihn mit der Krone weglaufen sehen. Oh nein, was sollen wir denn jetzt nur tun? Ryder in der Einsatzzentrale versuchte immer noch, den kleinen Polizeihund zu erreichen. Ryder an Chase. Kannst du mich hören? Los, melde dich. Aber Chase antwortete nicht. Dafür aber der Graf. Ryder, ich fürchte, ich habe beunruhigende Nachrichten. Die königliche Krone von Bellenburg ist verschwunden. Und ebenso mein früherer Lieblingshund, Chase. Es besteht kein Zweifel, dass er die Krone gestohlen hat. Chase? Nein, das ist absolut unmöglich. Und ich dachte, er wäre so ein guter Hund. Das ist er auch. Wir werden sofort nach ihm suchen und beweisen, dass er es nicht war. Und wir finden auch die Krone. Paw Patrol zum Air Patroller. Ryder braucht uns! Rubble, Rocky, Sky und Zuma flitzten sofort los. Nur Marshall stolperte über den Pappthron auf der Wiese. Der landete auf seinem Kopf. Trotzdem lief der Feuerwehrhund weiter. Vorsicht! Zu spät. Ich glaube, ich bin der König der Bruchlandungen. Die Fellfreunde stürmten über eine Rampe hinein in den Air Patroller, der sofort startete. Dann liefen sie geradewegs nach vorn in die Zentrale, wo Ryder sie erwartete. Schlechte Nachrichten, Freunde. Chase ist verschwunden. Was ist passiert? Ich mache mir auch Sorgen. Chase meldet sich sonst immer. Wir werden ihn auf jeden Fall finden. Ja, ganz darauf kannst du dich verlassen. Ein so besonderer Einsatz wie dieser braucht eine besondere Ausrüstung und Fahrzeuge. Ich nenne diesen Einsatz Pfotenmission. Wow! Pfotenmission! Robohund, schalte um in den Tarnmodus. Niemand bemerkte den Air Patroller, als er einige Zeit später über der großen Stadt kreiste. Dann flog der Robohund auf eine Brücke zu, die sich über den breiten Fluss spannte und an der kleine goldene Kronen blinkten. Willkommen in unserer neuen Unterwasserzentrale, Fellfreunde. Ein rundes, beleuchtetes Podest erhob sich aus dem Wasser. Es war so groß, dass der Air Patroller durch die Öffnung in der Mitte schwebte und auf einer unterirdischen Plattform landete. Dann schloss sich die Öffnung wieder. Jetzt ziehen wir unsere neuen Spezialanzüge an. Ryder und die Fellfreunde liefen zu einem runden, gläsernen Fahrstuhl, der sie noch eine Etage tiefer brachte. Unterwegs schlüpften sie in die neuen Anzüge. Und als sie die Unterwasserzentrale erreichten, waren alle bereit. Ryder schaltete den großen Bildschirm ein. Okay, Fellfreunde, wir müssen Chase finden und die vermisste Krone. Aber Bellenburg ist so groß. Wo sollen wir anfangen? Chase Spezialhundemarkenfliege sendet mir Signale. Sieht ganz so aus, als wäre Chase Hundemarke irgendwo im Schloss. Du hast recht, Marshall. Dort suchen wir zuerst. Wenn wir da sind, wird das Signal stärker werden, sodass wir ganz genau sehen können, wo Chase ist. Für diesen Einsatz brauchen wir Rocky. Du musst dein neues Radargerät benutzen. Mit ihm kannst du direkt durch die Schlossmauern schauen. Wow! Rocky rockt, rockt, rockt! Und falls ihr eine dieser Mauern einreißen müsst, Marshall, deine neuen Wasserdüsen schießen einen super starken Wasserstrahl. Verstanden, ich bin bereit, Ryder. Wuff, wuff, Rettungshund! Alles klar. Freunde, die Pfotenmission geht los. Der Robohund hatte in der Zwischenzeit ihr neues Einsatzfahrzeug bereitgemacht. Es sah aus wie ein Bus und hatte Ähnlichkeit mit dem Paw Patroller. Im Nu waren alle Spezialfahrzeuge verladen. Und die Fellfreunde sprangen auf ihre Plätze. Robohund, du kannst Gas geben Richtung Bellenburg. Der Weg hinaus führte durch einen unterirdischen Tunnel, dessen Ausgang sich in der Nähe des Schlosses befand, neben einem Reiterdenkmal. Chase ahnte natürlich nicht, dass seine Freunde bereits unterwegs zu ihm waren. Wenn ich einen Tennisball auf die Falltür schieße, geht sie vielleicht auf. Tennisballkanone! Leider prallten die Bälle an den Wänden ab. Doch Hilfe war ganz nah. Willkommen, Paw Patrol. Das ist die Paw Patrol. Es tut mir leid, Ryder. Aber ich fürchte, Chase ist längst mit der Krone abgehauen. Das glaube ich nicht, Herr Graf. Sein Hundemarkensignal ist stärker als sonst. Er ist irgendwo im Schloss. Ich muss sie schnell verstecken. Folge mir zum Schlossturm, Balduin. So schnell sie konnte, rannte die diebische Hündin die Treppen hinauf. Ich brauche ein gutes Versteck. Irgendwo, wo die Paw Patrol die Marke nicht finden wird. Ha, perfekt. Schnell versteckte Schnuffinchen die Hundemarkenfliege in einem Wasserspeier an der Burgmauer und setzte sich dann die Krone auf den Kopf. Inzwischen werde ich so tun, als hätte ich die hier gefunden und die Heldin sein. Dann werde ich auf jeden Fall Königin Schnuffinchen. Die Paw Patrol begann mit der Suche im Thronsaal. Also gut, mal sehen, was das Signal uns sagt. Chase Hundemarkensignal kommt von der Spitze dieses Turms dort. Diese Treppe führt dort hinauf. Los, suchen wir Chase und die Krone. Alles klar, los geht's! Hintereinander stürmten sie die Stufen hinauf, während Chase immer noch im Keller festsaß. Ich glaube, ich brauche einen neuen Plan. Die Fellfreunde hatten den ersten Stock erreicht und liefen durch einen langen Flur, an dessen Seiten schimmernde Ritterrüstungen standen. Hier lang, Freunde! Folgt mir! Ungeduldig stürmte Marshall voraus. Oh je! Eine Rüstung nach der anderen fiel um. Marshall, ist alles in Ordnung? Ich hab sie gar nicht berührt, ehrlich! Ich mach das schon, Marshall! Ruff. Großer Greifer! Rubble richtete die Rüstungen schnell wieder auf. Niemand ahnte, dass Schnuffinchen die Rüstungen umgeworfen hatte. Danke, Rubble. Das Signal wird immer stärker, wir kommen näher. Die Suche ging also weiter, zum Ärger von Schnuffinchen. Die haben echt was drauf, wir müssen die Hundemarke woanders verstecken. Und zwar schnell. Doch die diebische Hündin kannte sich im Schloss aus, war als Erste auf dem Turm, verriegelte die Tür und schnappte sich die Fliege mit der Hundemarke. Das wird sie aufhalten. Und das hier aufzuspüren, wird sie ganz schön auf Trab halten, wenn es da unten ist. Ha! Schnuffinchen ließ die Marke einfach ins Wasser fallen. Auch die Paw Patrol erreichte nun den Turm. Wie sollen wir diese Tür nur aufkriegen? Mit unserer Spezialausrüstung, Marshall. Schon dabei. Super Wasserdüsen. Der Feuerwehrhund richtete die Düsen genau auf die Tür. Und Schnuffinchen? Zeit für einen Turbosturzflug. Die schnappte sich Balduin, sprang und segelte an einem kleinen Gleitschirm vom Turm hinab. Endlich sprang die Tür auf. Chase, wir sind hier. Aber wo ist er? Keine Ahnung, aber sein Hundemarkensignal kommt von da unten. Genau in diesem Moment versank die Fliege in dem tiefen Wasser. Wir haben gar nicht Chase Spur verfolgt, sondern die von seiner Hundemarkenfliege. Ich wette, jemand hat sie ihm weggenommen, um uns an der Nase herumzuführen. Oder um uns von Chase wegzuführen. In Chase Hundemarke ist eine Kamera. Vielleicht hat sie ja den wahren Dieb fotografiert. Kommt schon. Na los, Freunde, gehen wir Fliegen fischen. Die Prinzessin und der Graf liefen unterdessen verzweifelt auf und ab. Alles lief genauso, wie Schnuffinchen sich das gedacht hatte. Okay, Balduin, Zeit für meinen Auftritt. Wieder ließ sie die Ohren hängen und setzte dann ihr unschuldigstes Gesicht auf. Schnuffinchen, wo bist du gewesen? Ich habe die Krone von Bellenburg wiedergefunden. Erleichtert nahm die Prinzessin dem kleinen weißen Hund die Krone ab. Wo hast du sie gefunden? In den Klauen des bösen Paw Patrol-Hundes namens Chase! Also hat er sie doch gestohlen. Und es war ein schrecklicher Kampf, sie ihm wieder wegzunehmen. Aber er ist entwischt. Es braucht dir nicht leid zu tun, Schnuffinchen. Du bist eine Heldin. Und ich nehme jede Belohnung an, die du mir geben willst. Auch wenn sie noch so klein ist, Prinzessin. Dabei ließ sie die Krone nicht aus den Augen. Und die Prinzessin verstand. Oh ja, die beste Belohnung für deine Tapferkeit ist es, dich die Krone tragen zu lassen. Also setzte sie Schnuffinchen die Krone auf den Kopf. Aber Prinzessin, sie ist nur für euch, wenn ihr Königin werdet. Als zukünftige Königin sage ich, dass Schnuffinchen sie tragen darf. Sehen Sie nur, wie zauberhaft sie aussieht. Und außerdem ist es nur zum Spaß. Wie wär's mit einem Küchlein aus der königlichen Bäckerei, Fräulein Hundekönigin? Ich komme gleich nach. Die Hundekönigin sah den Diener an, der mit einem Tablett hereingekommen war. Habt ihr die Prinzessin gehört? Ich bin die neue Königin. Bringt mir einen Hamburger. Nein, ich nehme 100 Hamburger. Ich beiße von jedem genau einmal ab. Ja, zu lustig. Schnuffinchen war sich ihrer Sache sehr sicher. Aber sie unterschätzte die Paw Patrol. Zuma! Es ist Zeit für deine Tauchausrüstung mit Supersonar. Super cool. Aber was ist ein Sonar? Ein Gerät, das mit Schallwellen Dinge findet, die man im Wasser nicht sehen kann. Ab ins Wasser. Ruh, ruh. Tauchsonar. Zuma machte sich startklar. Wow. Wow! Dann tauchte er ab, aber das Wasser war schmutzig und trüb. Ich kann kaum meine Pfote vor Augen sehen. Starte Tauchsonar! Das Tauchsonar funktionierte perfekt. Was zeigen die Schallwellen da unten, Zuma? Hauptsächlich Steine. Da ist sie! Chase Hundemarke! Gut gemacht, Zuma. Und jetzt hol sie mit deiner Wasserdrohne rauf. Zuma schwamm auf die Marke zu, während das Sonargerät weiter Signale sendete. Klingt, als ob da draußen jemand ist. Ich muss ein Zeichen geben. Aber wie? Oh, ich weiß. Jetzt erreichte Zuma die Fliege, die auf einem Unterwasserfelsen lag. Ich bringe die Hundemarke jetzt aus dem Wasser. Ruff, ruff. Wasserdrohne! Zuma steuerte die Drohne genau über die Fliege, aktivierte den Greifer, der griff zu und schon nahm die Drohne Kurs auf die Wasseroberfläche, wo Ryder sie in Empfang nahm. Da ist sie! Das hast du wirklich toll gemacht, Zuma! Moment mal! Mein Tauchsonar empfängt ein Geräusch! Von der Schlossmauer? Das Geräusch stammte von den Tennisbällen, die Chase ununterbrochen mit seiner Kanone gegen die Mauer schoss. Sprich weiter, Zuma. Ich glaube, jemand sendet ein Signal aus dem Schlosskeller. Meinst du, es könnte Chase sein? Das müssen wir rausfinden. Rocky, du und Marshall kommt mit mir. Sky, Zuma und Rubble, ihr lauft zurück zum Einsatzfahrzeug und wartet auf unsere Nachricht. Rocky, Marshall und Ryder liefen geradewegs in den Keller des Schlosses und blieben vor der dicken Mauer stehen, hinter der sie das Geräusch wahrnahmen. Rocky, benutzt dein Radargerät, um rauszufinden, wer dieses Geräusch macht. Radargerät! Das Radargerät zeigte hinter der Mauer die Umrisse einer Kiste mit Gold. Und noch einer. Und... Das ist Chase! Er ist auf der anderen Seite dieser Mauer! Wie kriegen wir ihn da raus? Ich habe eine Idee. Rubble? Wir haben Chase gefunden. Wir brauchen dein Bohrfahrzeug. Rubble ist der Retter. Schnell holte Rubble sein Spezialfahrzeug und machte sich sofort auf den Weg. Keine Sorge, Chase. Das ist mal ein Fall für Rubble. Aber Chase machte sich Sorgen. Ich hoffe nur, jemand hört mich. Jetzt erreichte Rubble das Schloss und fuhr geradewegs in den Keller, wo seine Freunde ihm die Stelle zeigten, an der er den Bohrer ansetzen musste. Wow! Und dann hatte Rubble die Wand auch schon durchbrochen. Chase, dir ist nichts passiert! Chase! Chase war so erleichtert, dass er Ryder vor Freude zu Boden warf und ihm das Gesicht abschleckte. Ihr seid einfach toll, Paw Patrol. Eigentlich ist das unsere Pfotenmission. Und du kannst uns helfen. Wir müssen jetzt nämlich den Kronendieb finden. Ich weiß, wer das ist. Der königliche Kuschelhund, Schnuffinchen. Kommt mit! Schnuffinchen hatte es sich auf dem Thron gemütlich gemacht und ließ sich die Hamburger schmecken. Und nicht mein königliches Bauchikraulen vergessen. Schnuffinchen, da ist ja die Kronendiebin. Was? Chase, wie bist du denn entkommen? Ich meine, er ist der Dieb. Ruf die Wachen! Ihre Rufe hörten auch die Prinzessin und der Graf. Was ist denn das für ein Lärm hier? Und all diese angebissenen Hamburger. Chase, zeigen wir ihnen die Aufnahmen deiner Hundemarkenfliege. Genau. Wupp! Fliegenkamera. Chase startete die Aufzeichnung. Schnuffinchen, du hast die Krone weggenommen? Königin Schnuffinchen, wenn ich bitten darf. Und ja, ich habe sie genommen. Aber ich werde dafür sorgen, dass alle denken, du warst es. Schnuffinchen, du bist ein sehr ungezogener Hund. Gib mir meine Krone zurück. Dann müsst ihr mich erstmal fangen. Mit einem Riesensatz sprang sie vom Thron und durch den Raum. Und stieß dabei den Diener an, der ein Tablett mit Hundeknochen trug. Vorsicht! Hinterher! Aber Schnuffinchen war schon fort und rannte zu ihrem Spezialfahrzeug, das wie ein Rennauto aussah. Sie fährt davon! Sie kommt nicht weit. Chase, folge mir in deinem neuen Fahrzeug. Na los! Sky, Zeit für einen Flug. Schnapp dir deinen Flugroller. Jetzt zählte jede Minute. Chase holte seinen neuen, wendigen Polizeiflitzer. Sky machte ihren Flugroller startklar. Und Ryder sprang auf sein neues Skateboard mit Turboantrieb. Dann nahmen sie die Verfolgung auf. Wow, die Pfotenmission geht los! Die wilde Jagd führte fort vom Schloss und zur Brücke, die über den breiten Fluss führte. Halt dich fest, Balduin. Jetzt geht es hoch hinaus. Schon war Schnuffinchen in der Luft. und fuhr zwei Propeller aus. Schnuffinchen, nein! Leider doch. Sky, du musst hinterherfliegen. Ja, ich bin der Flughund. Ich sause durch die Luft. Mit ihrem neuen Flugroller kam Sky Schnuffinchen näher und näher. Der Himmel ist nicht groß genug für zwei fliegende Hunde. Es wird Zeit, sie abzuhängen. Oh nein, so leicht wirst du mich nicht los, Schnuffinchen. Das werden wir ja sehen. Ich kenne viele Tricks. Schnuffinchen flog eine Kurve und machte dann einen Looping. Doch dabei fiel ihr die Krone vom Kopf. Die Krone? Das war keine gute Idee. Sie streckte die Pfoten aus, verlor den Halt und stürzte hinterher. Sky, wir fangen sie auf. Schnapp du dir die Krone. Achtung, Sturzflug! Saugnapfwerfer! Mit Hilfe ihres neuen Werkzeuges hatte Sky die Krone im Nu erwischt. Und was war mit Schnuffinchen? Sie wird hier landen. Chase, hol deine Auffangmatte raus. Auffangmatte! Die Auffangmatte lag gerade an Ort und Stelle, als die Kronendiebin und ihr Frosch Balduin auch schon hineinfielen. Vielleicht ist es doch nicht so gut, Königin zu sein. Die Fellfreunde brachten Schnuffinchen und ihren Frosch ins Schloss zurück, wo die Prinzessin sie zur Strafe in ein umzäuntes Gehege sperrte. Also viel Auslauf haben wir hier nicht, Balduin. Aber das hatte sie sich wirklich selbst zuzuschreiben. Und die Krone? Die lag wieder auf dem Samtkissen, mitten auf der schneeweißen Säule. Tut mir leid, dass ich dich im Verdacht hatte. Du wirst immer mein Lieblingshelferhund sein, Chase. Danke, Prinzessin. Geit? Aber ich hatte viele Helfer. Danke euch allen. Und als besonderes Dankeschön gibt es vom königlichen Bäckermeister eine Überraschung. Törtchen aus euren Lieblingshundekuchen. Die waren sogar mit essbaren Kronen verziert. Und sehr lecker. Sollte Bellenburg wieder mal ein Problem haben, Prinzessin und Herr Graf, ein Anruf reicht.